Wenn Sally alle falschen Belohnungen niedergeschrieben hat, kann sie ihre Aufmerksamkeit ganz auf sie richten, sie durchspielen und ihnen dafür danken, dass sie sie beschützen wollten. Schließlich soll das hier keine Übung in Selbsthass werden. Sie kann sie ziehen lassen und gegen neue, stärkere Geschichten austauschen. Sie kann sich buchstäblich jede einzelne vornehmen und sie durch eine neue Wahrheit ersetzen. So wird aus: Indem ich sage, dass es dort draußen keine guten Männer mehr gibt, trifft mich selbst keine Verantwortung, wenn ich keine kennenlerne. Folgendes: Die Welt ist voller toller, liebevoller Männer. Ich bin absolut beziehungsfähig und gespannt darauf, einen guten Typen zu finden. So wird aus: Ich darf mich als Opfer und bestätigt fühlen, wenn ich Single bleibe. Folgendes: Ich bin stark und habe die Kontrolle über mein Leben. Ich entscheide mich dafür, zu lieben und geliebt zu werden. So wird aus: Dadurch, dass ich nicht mit einem guten Mann zusammen bin, beweise ich, dass Männer nichts taugen. Folgendes: Ich liebe und vertraue Männern. Ich freue mich darauf, mit einem tollen Kerl zusammen zu sein, der mich ganz und gar glücklich macht. Diese neuen Geschichten werden Sallys neue Wahrheit. Damit sie sich verfestigen, konzentriert Sally sich ganz auf sie, atmet sie ein und spürt, wie glücklich sie sie machen. Diese Geschichten sind jetzt ihre neuen Affirmationen. Diese wird sie nicht nur aufschreiben, wiederholen und sich immer wieder in Erinnerung rufen. Sie wird sie auch konstant an die Stelle der alten Geschichten setzen, sollten diese ihr aus Gewohnheit noch einmal über die Lippen kommen. Gehen wir es noch einmal durch. Erstens: Listen Sie die alten Geschichten auf, die sich in Ihrem Kopf und in Ihrem Sprachgebrauch eingenistet haben. Zweitens: Schreiben Sie auf, welche falschen Belohnungen Sie ihnen einbringen. Drittens: Spüren Sie den falschen Belohnungen nach. Danken Sie ihnen für Ihre Hilfe und lassen Sie sie ziehen. Viertens: Ersetzen Sie jede falsche Belohnung bewusst durch eine starke neue Geschichte. Fünftens: Wiederholen Sie diese Geschichte oder Affirmation immer und immer wieder, bis sie zu Ihrer Wahrheit wird. Sechstens: Genießen Sie Ihr wunderbares neues Leben. Nichts in dieser Welt ist von Dauer, auch nicht unsere Geschichten. Dennoch versuchen wir, an ihnen festzuhalten, da sie uns falsche Sicherheit versprechen, was letztlich nur zu Kummer führt. Seien Sie gewillt, loszulassen. Erfinden Sie Ihre Geschichte im Laufe Ihrer Entwicklung immer wieder neu. Viertens: Handeln Sie. Wenn Sie sich bewusst gemacht haben, wie Ihre Geschichte lautet und die oben beschriebene Energiearbeit geleistet haben, ergreifen Sie konkrete Maßnahmen. Wenn Sie depressiv waren und das nun ändern wollen, hören Sie keine melancholische Musik mehr. Reden Sie nicht mehr darüber, wie schlecht es Ihnen geht. Gaukeln Sie sich nicht mehr vor, dass es als Anziehen zählt, in den Bademantel zu schlüpfen. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf das Gute und tun Sie die Dinge, die Ihnen Spaß machen. Strengen Sie sich an, statt sich dem vertrauten Gefühl der Niedergeschlagenheit hinzugeben. Machen Sie sich klar, dass diese Dinge zur schlechten Gewohnheit geworden sind, und kämpfen Sie dagegen an. Verhalten Sie sich wie jemand, der nicht depressiv ist. Kleiden Sie sich entsprechend und verbringen Sie Zeit mit Menschen, mit denen auch ein Nicht-Depressiver Zeit verbringen würde. Reden Sie wie er. Tun Sie, was er tun würde. Verinnerlichen Sie, dass Sie alles erreichen können, was Sie wollen. Das funktioniert nicht, wenn Sie es nur vortäuschen. Sie dürfen nicht denken: Okay, ich gehe jetzt mal auf ein Date. Ich rede mir einfach ein, das könnte ganz toll werden. Dabei weiß ich, dass es schrecklich wird, weil es immer schrecklich ist. Aber Hauptsache, die Einstellung stimmt. Loszuziehen und etwas ändern zu wollen, aber tief drinnen weiter zu glauben, dass man von den Umständen der Vergangenheit beherrscht wird, das ist wie jemandem zu vergeben, aber dennoch darauf zu hoffen, dass er bald auf die Klappe fliegt. Fünftens: Verändern Sie Ihre Routine. Reden Sie mit Fremden, ziehen Sie sich anders an und kaufen Sie in einem anderen Supermarkt ein als sonst. Bekochen Sie jemanden, den Sie gern besser kennenlernen wollen. Wechseln Sie die Zahnpasta und gehen Sie mittwochs nachmittags ins Kino. Lernen Sie 3 neue Witze und gehen Sie aufrechter. Bemerken Sie 5 tolle Dinge in Ihrem Haus, an Ihren Überzeugungen, Ihrer Mutter, Ihrem Gesicht, die Ihnen vorher nicht aufgefallen sind. Tun Sie Dinge, die Sie aus Ihrer Routine herausreißen. Sie werden staunen, welche neuen Realitäten plötzlich zutage treten. Sie wissen ja jetzt, die waren immer schon da. 6. Meiden Sie die Spirale. Es gibt so etwas wie eine Abwärtsspirale in die Dunkelheit. Die beginnt damit, dass Sie traurig sind, weil Ihr Hund gestorben ist. Das führt Sie zu der Erkenntnis, dass Sie jetzt nicht nur ohne Hund dastehen, sondern auch Single sind und für immer Single bleiben werden. Weil alle, selbst Ihr Hund, Sie verlassen. Das wäre bestimmt nicht der Fall, hätten Sie nicht so dicke Oberschenkel oder ständen Sie nicht so im Schatten Ihrer fantastischen Schwester. Die ist quasi der Hauptgrund dafür, dass Sie über keinerlei Selbstbewusstsein verfügen und bla bla bla. Mein weiser Tipp: Seien Sie traurig. Aber blähen Sie es nicht zu einem Riesendrama auf. Wenn Ihnen etwas Negatives widerfährt, lassen Sie die Gefühle zu. Lernen Sie daraus. Und lassen Sie los. Dann konzentrieren Sie sich wieder auf das Leben, das Sie so gern leben möchten. 7. Lieben Sie sich selbst. Mehr, als Sie das Drama lieben.